Auf Kallen zum Verbande reicht euch alle jetzt die Hand. Überall im deutschen Lande, von der Alm zum Meeresstrand. Einigkeit sei die Parole, Eintracht soll die Losung sein. Da wir uns dem wahren Wohle unserer deutschen Brüder weihen, steigt aus eurer finstern Kammer, aus dem dunklen Erdgeschoss. Schüttel ab des Lebens Jammer, lass sich bessere unsere los. Tretet ein in unsere Reihen, schließt euch mächtig Mann an Mann. Lass uns nichts in vor den Zweien, nichts uns je mehr trennen kann. Das zur schönen Wahrheit werde, dieser unser schönster Traum. Schafft auf unserer Mutter Erde, schafft uns Freiheit, schafft uns Raum. Schafft uns Freiheit nur zum Denken, schafft uns nur das freie Wort. Freiheit, unser Schiff zu lenken, selber in den sicheren Ort. Bis dann.